Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer Art musikalischem Picknick und herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Das Picknick findet in drei verschiedenen Jahrzehnten statt, in verschiedenen Konzerthallen der USA. Willkommen beim Stone Soul Picknick der Sängerin, Pianistin und Komponistin Laura Nero. Am Mikrofon ist Michael Frank. Laura Nero mit Save the Country. Die Live-Aufnahme entstand am 30. Mai 1971 im New Yorker Fillmore East. Laura Nero war damals 23 Jahre alt, 4 Solo-LPs hatte sie damals bereits veröffentlicht und Acts wie The Fifth Dimension, Blood, Sweat and Tears und Three Dog Night hatten große Hits mit ihren Songs gelandet. Save the Country ist ganz offensichtlich eine Art Gospel-Song mit deutlich weltlichem Bezug und der Hoffnung auf ein Ende kriegerischer Auseinandersetzung. In my mind, I can't study war no more, was ich übersetzen würde mit noch länger Krieg zu studieren, hält mein Verstand nicht aus oder vielleicht ich bin ihnen so leid. Laura Nero hatte den Song im Sommer 1968 geschrieben, in Reaktion auf die Ermordung von Martin Luther King und Robert Kennedy. Erstmals war der Song 1968 als 7-Inch-Single erschien, ganz ohne Charts-Erfolg. Die ekstatische Live-Fassung orientiert sich an einer anderen, viel längeren Version von Save the Country, die 1969 auf der Laura Nero LP New York Tenderberry veröffentlicht wurde. Lauter Live-Aufnahmen von Laura Nero gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Zu Lebzeiten erschienen zwei Live-Alben von ihr, beide mit Band, Live at the Bottom Line, aufgenommen 1988, und Seasons of Light mit Aufnahmen, die 1976 während einer langen USA-Tournee entstanden. Seasons of Light war ursprünglich als Doppelalbum geplant gewesen, dann aber doch nur als Einfachalbum erschienen. 1993 erschien die ursprünglich geplante lange Version erstmals auf CD, allerdings nur in Japan. 2008 gab es dann endlich eine Neuauflage aus den USA, an die leichter heranzukommen war. Einer der Songs, die auf der LP-Version von Seasons of Light fehlte, gibt's nun zu hören. Morning News, ein Song unter anderem über Habgier und gutgehende Geschäfte, Krieg, die Ausbeutung von Frauen im Haushalt und über den Landraub an den Ureinwohnern Amerikas. Das Lied endet mit den Zeilen: Zwei Welten drehen sich im Rhythmus der Zeit, eine um dich herum und eine in dir. Und die Morgenzeitung ist vom Regen ganz nass, das Blut der Buchstaben läuft über die Seite und der Fernseher betäubt dir vielleicht das Gehirn. Laura Nero, 1976, Morning News. In den USA anno 1976. Morning News heißt der Song, der gerade zu hören war. Diese Live-Version ist die einzige überlieferte Version davon, eine Studio-Version existiert nicht. Glück also, dass der Song jüngst als einer von 7 Bonustracks in einer Wiederveröffentlichung von Laura Neros 77er Album Season of Lights zugänglich wurde. Mehr von dieser Platte später. Laura Nero wurde am 18. Oktober 1947 im New Yorker Stadtteil Bronx geboren. Seit früher Kindheit sang sie und schrieb kurze Gedichte und erste kleine Songs schrieb sie mit 8 oder 9 Jahren, also Mitte der 50er Jahre. Ihr Vater war Jazz-Trompeter und Klavierstimmer, ihre Mutter verkaufte Juwelen und liebte klassische Musik, zum Beispiel von Debussy, und sie liebte Opern, vor allen Dingen die Stimme von der Sängerin Leontine Price. Aber Laura Neros Mutter mochte auch Jazz und so begeisterte sie ihre Tochter Laura schon früh für Billie Holiday. Schon als Teenager mochte Laura Nero avancierten Jazz von John Coltrane und Miles Davis. Später sollte sie tatsächlich an einem Abend im Fillmore East mit Miles Davis als anderem Headliner auftreten. Im Booklet einer der CD-Wiederveröffentlichung von Laura Nyro ist sogar ein Bild überliefert, das Laura Nyro mit einem bestens gelaunten und lachenden Miles Davis zeigt. Neben dem Interesse an Jazz konnte sie sich aber in ihrer Jugend genauso für die Sängerin Dusty Springfield begeistern, für Burt Bacharach und Hal David Songs in der Interpretation von Diane Warwick und für Musik von Nina Simone, Patti LaBelle und den Bluebells, Pete Seeger, Joan Baez oder Bob Dylan. Als Laura Nyro 14, 15 Jahre alt war, Anfang der 60er Jahre, sang sie fast jeden Abend Doo-Wop-Songs mit einer Gruppe von Sängern aus der spanisch sprechenden Community. An Straßenecken oder, wenn es zu kalt wurde, auch in der U-Bahn-Station Grand Concours neben ihrem Elternhaus. This night. Got all dressed up for you. I finally have you all to myself. If there's something in this world that I need it, baby, you are the one for me. Let me take you in my arms, and darling, a diamond ring. I don't even know which song to sing. All I know is la la la la la la la la la means I love you. Laura Nyro live in New York in den Jahren 1971 und 1988. Laura Nyro war nicht nur eine begnadete Komponistin, sie hatte auch das Talent, ihre Lieblingssongs von anderen Komponisten und Komponistinnen so zu spielen, dass sie klangen, als wären es ganz typische Laura Nyro-Songs. Laura Nyro ist eine der ganz wenigen, die es schaffen, dass Medleys aus mehreren Songs nicht nach halbherzigem, schnellen Abhaken der Greatest Hits im Minutentakt klingen. Das war gerade so ein Medley, aufgenommen im New Yorker Club Bottom Line im Sommer 1988. Laura Nyro verwob hier drei Songs, La La Means I Love You von Thomas Bell und William Hart, die Eigenkomposition Trees of Ages und Up on the Roof von Gary Goffin und Carole King. Up on the Roof war Ende 1962 ein Hit für die Drifters gewesen. Laura Nyros Version von Spanish Harlem wurde am 30. Mai 1971 im New Yorker Fillmore East aufgenommen. Komponiert worden war Spanish Harlem von Jerry Lieber und Phil Spector. Erstmals ein Hit war der Song 1961 für Benny King. Ihre erste eigene LP nahm Laura Nyro im Alter von 19 Jahren auf, 1966. Veröffentlicht wurde sie dann Anfang 67 bei dem Label Verve. Eine Zeit lang hatte sie die Manhattan Music and Art High School besucht. 1965, noch bevor sie 18 wurde, ging sie aber von der High School ab. Das erste längere professionelle Engagement hatte sie dann mit 18 im Hungry Eye Club in San Francisco. 2 Monate lang trat sie damals dort auf. 1967 verschaffte ihr der Produzent Lou Adler einen Auftritt beim Monterey Pop Festival. Laura Nyro hatte wohl Pech, es gab nur Zeit für eine kurze Probe mit der House Band. Die bestand zwar aus Profimusikern aus Hollywood, aber mit den komplexen Strukturen ihrer Songs waren sie bei nur einer Probe wohl überfordert. Der Auftritt musste angeblich vorzeitig abgebrochen werden, es gab Buhrufe und Tränen, so heißt es in einer Quelle. Eine andere Quelle bezieht sich auf einen Film von D.A. Pennebaker über das Festival und darin wurde wohl belegt, dass ihr Auftritt gar nicht so schlecht angekommen worden ist. Seither soll Laura Nyro aber immer wieder von starkem Lampenfieber gequält worden sein. Davon merkt man allerdings bei den überlieferten Live-Mitschnitten gar nichts. Zeit für einen längeren Ausflug ins Jahr 1976. Laura Nyro war inzwischen 28 Jahre alt, hatte einige Jahre zurückgezogen mit ihrem Mann in Danbury, Connecticut gelebt und dann im Herbst 75 erstmals wieder neue Songs aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die beiden schon wieder getrennt. Im Februar 76 erschien ihre 6. LP Smile, heißt sie. Im März ging Laura Nyro dann mit hochkarätiger Band auf Tour, 4 Monate lang. Mit dabei unter anderem ein kompletter Bläsersatz, Andy Newmark am Schlagzeug und Mike Manieri Vibraphon. Ein besonderes Merkmal dieser Band war, dass neben solchen Profis junge, relativ unerfahrene Musikstudentinnen und Studenten integriert wurden, der dreiköpfige Bläsersatz nämlich, und dass trotz Statusunterschieden eine freundliche, fast familiäre Bandatmosphäre entstand. Gelegenheit jetzt, gleich 3 Nummern von Laura Nyro und dieser Band zu hören, darunter Sweet Blindness, ein Song von Laura Nyro, der ein Hit für das Vokalquintett Fifth Dimension wurde. Und los geht's mit dem Titelstück ihrer damals aktuellen LP Smile. Dieses Lied endet mit den Zeilen: Die Welt ist verrückt, die Zeitung dreht durch, aber unsere Liebe ist eine Schwingung des Friedens. Ja. The world's insane, the paper's gone mad, but our love is a peace vibe. Yes.

the shit hung over. Come on, baby, do a slow float. You're a good looking riverboat. And ain't that sweet Atlantis good to me? Don't ask me, cause I ain't gonna tell you what I've been drinking. Ain't gonna tell you what I've been drinking. Ain't gonna tell you I've been drinking. Why? Aufgelegte Band live 1976 in den USA. Zu hören waren drei Nummern, zwei Songs und ein Instrumental, das erkennen lässt, dass Laura Nero auch ihr Interesse an experimentelleren Jazzklängen pflegte. Mars heißt das Instrumental, in dem der Kontrabassist Richard Davis gefeatured wurde. Der Song davor heißt Smile und zum Schluss dieser Laura Nero Trilogie gab es noch Sweet Blindness. Den nächsten Song nahm Laura Nero das erste Mal im Alter von 20 Jahren auf, 1968. Bemerkenswert emanzipiert singt sie von der Liebe zu einem Lover, von Spaß an Sex und von dem Eindruck, dass ihr Vater ihr noch vom Grabe aus zuruft: Kleines Mädchen, du bist als Frau geboren worden, nicht als Sklave. Der Song heißt The Confession und endet mit den Zeilen: Ich hasse meinen süßen Lover, sag ihm, dass ich schon andere an meinem Busen hatte und dass ich erst jetzt eine Jungfrau bin. Ich bekenne es. Love, my love thing, love is surely gospel. Hi. How are you? I'm here to celebrate the summer night with you. Baby, I would love to love you, baby, now. some lover. Tell him I've had others at my breast. But tell him he had my heart. Ocean. I want the roll of the ocean. I want sweet, deep, elemental roll. I want da da da da da da da da da da da da. I want Coltrane in the moon, better just that starry aching tune will do. I only want the new. The roll of the ocean. I want sweet, complete, elemental roll. Well, a star up in the tree. I'm your visionary. I won't talk if you say. I want the roll of the ocean. I want the sweet, deep, elemental roll. I want the roll. Konzertmitschnitte von der US-amerikanischen Sängerin, Pianistin und Komponistin Laura Nero gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk, von Soloauftritten und von Gigs mit Begleitband. Das waren gerade drei Songs von Laura Nero und Band im New Yorker Club Bottom Line, aufgenommen im Sommer 1988. Los ging's mit der Eigenkomposition The Confession, danach gab's eine Coverversion des R&B-Standards High Heel Sneakers und gerade eben, das war ein Song, in dem es unter anderem um das Rollen des Ozeans, die Liebe zur Musik von John Coltrane und um das Anrufen der himmlischen Muse geht. Ohne Band klingt der Song anders, aber genauso schön. Diese Version von Roll of the Ocean wurde zwei Jahre nach der Bandversion aus dem Bottom Line aufgenommen, 1990, während eines Radiokonzerts der Reihe Mountain Stage in West Virginia. I want the roll of the ocean. I want the roll of the ocean. I want the sweet. I want Coltrane in the moon, ready now, just that starry aching tune will do. Only want the news from the heavenly muse. I want the roll of the ocean. I want the roll of the ocean. I want sweet, complete, elemental roll. Won't da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. A star up in the tree, ready now. I will set that mystery free. Only want the news from the heavenly muse. From from a world that is so very hard and cold. I am your visionary, won't talk in music. Passion in the rain, peace on earth. What can I say? I'm an angel, what can I say? I'm a woman, I want the roll of the ocean. I want sweet, deep, elemental roll. I want the roll. I want Coltrane. I want Coltrane in the Laura Nero 1990 während eines Radiokonzerts der Reihe Mountain Stage in West Virginia. Roll of the Ocean heißt der Song. Die erste Soundcheck-Stunde mit Konzertmitschnitten von Laura Nero geht so langsam zu Ende. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr jetzt noch eine Gelegenheit, Laura Neros Talent als Interpretin von Songs anderer Leute zu genießen. Ein Medley mit Hits für Dionne Warwick und Martha and the Vandellas aus dem Jahr 1964. Der Bacharach-David-Song Walk On By und der Motown-Klassiker Dancing in the Streets. Laura Nero am 30. Mai 1971 im Fillmore East in New York.